Heute mit dem Radiomuseum. Sie hören eine Sendung von Axel Eggebrecht aus dem Jahr 1956. Das Jahr Null im Rundfunk. Ein Bericht über die Anfänge des Nordwestdeutschen Rundfunks. Einige Vorbemerkungen. Erstens zur Sendereihe. Das Radiomuseum wurde eingerichtet in der Absicht, das Medium Rundfunk, das inzwischen seine eigene, gar nicht mehr so kurze Geschichte hat, im Programm selber mit dieser Geschichte zu konfrontieren. Um die unterschiedlichen Sendeformen aufzuzeigen, die das Medium in rund 70 Jahren entwickelt hat. Um einzelne, besonders gelungene Sendungen noch einmal in Erinnerung zu rufen. Um dadurch so etwas wie die Kulturgeschichte des Radios zu dokumentieren. Es liegt auf der Hand, dass bestimmte Autoren im Radiomuseum immer wieder auftauchen. Peter von Zahn, Ernst Schnabel, Gregor von Rezzori, Günter Eich, Axel Eggebrecht, um nur einige zu nennen. Sie waren 1945 angetreten, um nach 12 Jahren Nationalsozialismus ein neues Radio zu machen. Ein Radio in einem neuen Geist. Sie waren die Autoren der Stunde Null, die ein besonderes Kapitel der Rundfunkgeschichte darstellt. Axel Eggebrecht hat dieses Kapitel 1956 zum Gegenstand einer eigenen Sendung gemacht. Wo fände sie besser ihren Platz als in einer Sendereihe mit dem Namen Radiomuseum? Zweite Vorbemerkung zum Autor. Axel Eggebrecht, der im Juli 1991 im Alter von 92 Jahren starb, war in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg einer der namhaftesten Rundfunkautoren. Geboren 1899 in Leipzig als Sohn eines Arztes, Soldat im Ersten Weltkrieg, Mitarbeiter der Zeitschrift Die Weltbühne in den 20er und frühen 30er Jahren, in der Zeit des Dritten Reiches mit Schreibverbot belegt. Er gehörte zu den Mitbegründern des NWDR, des Nordwestdeutschen Rundfunks in Hamburg, aus dem später der Norddeutsche und der Westdeutsche Rundfunk hervorgingen. Er schrieb zahlreiche Features, Hörspiele, Essays und Reportagen, hatte über 10 Jahre eine wöchentliche Programmkolumne mit dem Titel Axel Eggebrecht spricht und leitete später das Nachwuchsstudio des NDR. Als Rundfunkmann der ersten Stunde hat er sich auch immer wieder mit der Geschichte des Radios beschäftigt, etwa in der Sendung, die Sie gleich hören können. Und noch die dritte Vorbemerkung. In dieser Sendung werden einige Originaltondokumente aus der Endzeit der nationalsozialistischen Herrschaft verwendet. Für uns heutige scheinen sie weit entrückt. Doch unsere Gegenwart verlangt immer wieder den Rückblick in unsere Geschichte, wie die derzeit aktuelle Erinnerung an die Schlacht von Stalingrad vor 50 Jahren zeigt. Auch sie gehört zur Vorgeschichte jener Stunde Null, von der die Sendung Axel Eggebrechts handelt. Sie entstand 1956 beim NDR in Hamburg. Bitte versetzen Sie sich, meine Damen und Herren, in den letzten Kriegswinter 1944 bis 1945, soweit Ihnen das heute noch möglich ist. Die Städte sinken mehr und mehr in Trümmer, der Verkehr hört fast auf, es gibt kaum noch Zeitungen. Nur eine letzte Verbindung zur Welt draußen existiert noch, der Rundfunk. Seine Warnmeldungen und Alarme bestimmen den Ablauf der Tage, der Nächte. Zwischendurch kommt manchmal noch eine kümmerliche Sondermeldung, ein verschämter oder unverschämt verlogener Frontbericht, auch wohl irgendeine heftige und sinnlose Anordnung der immer noch Herrschenden. Millionen aber lauschen voll Bangnis und Hoffnung auf die Nachrichten vom Fortgang des deutschen Zusammenbruchs, die eingeleitet werden durch 4 dumpfe Beethoven-Töne. Im Hamburger Funkhaus, das war einmal entstanden aus einer Villa an der Roten Baumchaussee, da sah es damals so aus. Im Sommer 43, nach Hamburgs schwerster Woche, war beinahe alles abgebaut worden. Leitungen wurden abgekappt, Apparaturen weggeschafft. Es blieben wenige Sendeanlagen zur Weiterleitung des zentral aus Berlin gegebenen Einheitsprogramms des Reichsrundfunks. Ja, und 1 oder 2 Ü-Wagen gab es noch. Alte Reportagekarren. Eins dieser Vehikel hielt am 1. Mai 1945 nachmittags vor dem Schloss in Plön, Holstein. Dort hatte Admiral Dönitz sein Hauptquartier. Hastig wurden Leitungen gelegt und ganz Deutschland, soweit es dazu noch in der Lage war, hörte diese Durchsage. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Am 30. April hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Der Großadmiral und Nachfolger des Führers spricht zum deutschen Volk. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. In tiefster Trauer und Ehrfurcht verneigt sich das deutsche Volk. Frühzeitig hatte er die furchtbare Gefahr des Bolschewismus erkannt und diesem Ringen sein Dasein geweiht. Am Ende dieses seines Kampfes und seines unbeirrbaren, geraden Lebensweges steht sein Heldentod in der Hauptstadt des Deutschen Reiches. Sein Leben war ein einziger Dienst für Deutschland. Sein Einsatz im Kampf gegen die bolschewistische Sturmflut galt darüber hinaus Europa und der gesamten Kulturwelt. Nun wusste jeder, das Ende war nahe. Nein, es hatte bereits begonnen. In Hamburg gab es nur ein Thema. Wird die Millionenstadt verteidigt oder kampflos übergeben werden? Mutige Männer durchkreuzten glücklicherweise den Plan der SS, ein wahnsinniges Nibelungenende in Blut und Brand zu inszenieren. Und vom Bunker am Roten Baum aus sprach zum letzten Mal Gauleiter Kaufmann. Der Feind schickt sich an, Hamburg auf der Erde und aus der Luft mit seiner ungeheuren Übermacht anzugreifen. Für die Stadt und ihre Menschen, für Hunderttausende von Frauen und Kindern bedeutet dies Tod und Zerstörung der letzten Existenzmöglichkeiten. Das Schicksal dieses Krieges kann nicht mehr gewendet werden. Der Kampf aber in der Stadt bedeutet ihre sinnlose und restlose Vernichtung. Mir gebietet Herz und Gewissen, in klarer Erkenntnis der Verhältnisse und im Bewusstsein meiner Verantwortung, unser Hamburg, seine Frauen und Kinder vor sinn- und verantwortungsloser Vernichtung zu bewahren. Dann die Absage des Staatssekretärs Ahrens, des allen bekannten Onkel Baldrian, der hunderte Male nach schweren Angriffen seine Beruhigungstropfen durch den Äther verabfolgt hatte. Sie hörten soeben eine schicksalsschwere Ansprache unseres Gauleiters an seine Hamburger. Am 3. Mai, einem Donnerstag, wurde Hamburg dann übergeben. Über den Sender kamen noch ein paar Anordnungen, dann Schweigen. Im Funkhaus waren fast alle Angestellten und Techniker versammelt. Es wurde Abend und dann... Aber hören Sie darüber den Bericht eines Technikers. Etwa 8 Uhr abends wurden wir aus dem Postamt angerufen, die Besetzung stünde unmittelbar bevor. 20.26 Uhr setzte der Strom aus. 21.20 Uhr rückte britisches Militär an, ungefähr 200 Mann, und übernahm das Haus. Die meisten von uns wurden heimgeschickt, unter Begleitung, denn man durfte ja die Straßen nicht betreten. 10 oder 12 Techniker blieben und begannen unter britischer Aufsicht sofort mit der Vorbereitung zu neuer Arbeit. Wir schliefen in den Studios und Büroräumen. Übrigens machten das ein paar britische Offiziere genauso. Und so blieb es etwa 10 Tage lang. Der große Sendesaal sah aus wie ein Heerlager. In den Gängen patrouillierten Posten mit Maschinenpistolen. Nachts und am nächsten Morgen wurden die Leitungen gründlich überprüft. Dann gab es wieder Strom. Mittags machte ein Major der technischen Truppen eine erste Probe. Und am 4. Mai, 19 Uhr, wurde zum ersten Mal wieder gesendet. Nach einer Unterbrechung von nur 23 Stunden. Und das ist eigentlich der Augenblick, in dem die Geschichte des neuen Senders Hamburg beginnt. Sein musikalisches Zeichen war die englische Melodie Land of Hope and Glory. Und die Ansage lautete? Here is Radio Hamburg, a station of military government. Was wurde in diesen allerersten Tagen nun gesendet? Ein bisschen Musik. Und fast ununterbrochen Nachrichten und Anordnungen in vielen Sprachen. Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Serbisch und Kroatisch, Italienisch. Für die unzähligen, plötzlich frei gewordenen Zwangsarbeiter, die im Lande umherirrten. 5 Stunden wurde zuerst nur gesendet, von 17 bis 22 Uhr. Und dann die ersten Ansagen in Deutsch. Ausgehverbote, insbesondere ab 8 Uhr abends, dann ab 9 Uhr. Das rasch berühmt gewordene Curfew. Curfew, ein Wort aus dem Französisch der normannischen Eroberer. Couvre le feu, deckt das Feuer zu. Mahnruf mittelalterlicher Nachtwächter. Tja, und dann hörte man... Anordnungen für Bäckereien. Für Fleischereien. Aufruf an die Ärzte, sich zu melden. Sie als Erste bekamen Erlaubnis, ein Auto zu benutzen. Ein Appell an die Arbeiter der Gas- und Elektrizitätswerke. Ein Befehl, an jeder Haustür eine Liste der Bewohner aufzuhängen. Und vor allem, endlich Aufhebung der jahrelangen Verdunkelung. Von jedermann begrüßt, doch noch für lange hinaus praktisch wenig wirksam. Aus Mangel an Kohle und Strom blieb es dunkel. Bald entwickelte sich so etwas wie ein Programm. Vor allem wurde Musik gesendet, von alten Bandaufnahmen natürlich. Und dabei gab es manchmal Pannen. Zum Beispiel stellte sich mitten in der Übertragung eines Violinkonzertes von Beethoven heraus, das Band war irgendwann mal geschnitten worden, unvollständig. Der Verantwortliche, ein kleiner Mann der früheren Musikabteilung, der inzwischen wieder mitmachte, erschrak zu Tode. Er dachte, er käme nun sofort vors Kriegsgericht. Was passierte ihm wirklich? Gar nichts, wenigstens damals. Etwas später flog er dann doch raus. Man hatte entdeckt, dass er Nazi gewesen war. Und was für ein Nazi. So etwas ereignete sich noch öfter. Denn allmählich meldeten sich mehr und mehr alte Funkleute. Und mancher PG machte große Augen, weil er nicht ohne weiteres beim Sender der Militärregierung mit offenen Armen aufgenommen wurde. Doch nun fanden sich bald andere Leute. Ganz neue ein. Mitte Juni kam Axel Eggebrecht aus Holstein herüber und in das Haus am Roten Baum. Ja, da stand noch immer an jeder Korridorecke ein Posten mit aufgepflanztem Bajonett. Außer den Technikern gab es, glaube ich, ganze 3 Deutsche im Haus. Eine Sekretärin, einen ehemaligen Zahnarzt als Redakteur und Kai Köster, den Sohn eines Diplomaten aus der Weimarer Zeit, ich glaube, heute bekleidet er ein Amt in Bonn, als rechte Hand eines blutjungen britischen Captains, der das Programm machte. Zu diesem Mr. Everett drang ich vor und es entwickelte sich ungefähr folgende Unterhaltung. Was wollen Sie hier? Deutsche Sendungen machen. Waren Sie früher beim Radio? Ja, freier Mitarbeiter in Berlin. Vor 1933. Meine letzte Sendung machte ich am 6. Februar 33. Ein bisschen lange her. Inzwischen hatte ich keine Gelegenheit und keine Lust. Und wie stellen Sie sich das jetzt vor? Ich würde Ihnen gerne ein paar Programmvorschläge machen. Na, tun Sie das ruhig. Kommen Sie gelegentlich wieder. Ich kam am übernächsten Tag mit 2 Dutzend Vorschlägen zu Programmen von je 4 bis 6 Stunden. Captain Everett fragte recht unwirsch. Denken Sie, wir wollen hier einen deutschen Sender aufziehen? Sicher, das wird doch nächstens unvermeidlich. Oder glauben Sie, ein britischer Sender in Hamburg hätte auf die Dauer viel Sinn? Ich zum Beispiel kann so gut wie kein Englisch. Na zum Teufel, was wollen Sie denn dann hier? Captain, bitte hören Sie zu. Ich kenne Ihren Standpunkt, no fraternization, keine Verbrüderung mit uns Deutschen. Aber es gibt doch nun einmal in diesem Lande viele, die, auch und gerade wenn sie alles verloren haben, jetzt tief aufatmen, die diesen Krieg, der nicht ihr Krieg war, überlebten und verdammt nochmal auf eine bittere Art sozusagen mitgewonnen haben. Sollen die ewig schweigen? Ich bin einer von ihnen, ich möchte zu ihnen sprechen, für sie sprechen. Und dann vor allem zu den anderen sprechen, zu denen, die jetzt glauben, die Welt sei zu Ende. Nun? I shall see what I can do for you. Wir werden es versuchen. Wir versuchten es. Und ein paar Wochen später war vergessen, dass es nur ein Versuch war. Rasch mehrten sich in diesen Sommerwochen die deutschen Sendungen. Es gab schon... Den Landfunk. Ein sehr begehrtes, weil nahrhaftes Ressort. Radiodoktor. Kurze wissenschaftliche Vorträge, etwa über das nun erst bekannt werdende Wundermittel Penicillin. Die Morgengymnastik. Die Morgenandacht. Reportagen. Ein erster Versuch war der Vergleich zwischen dem Kübelwagen der Volkswagenwerke und dem Jeep. Frauenfunk. Und Kommentare. Am 1. Juli sprach Bürgermeister Petersen zu den Hamburgern. Ein paar Tage später der Polizeichef über einige Verfügungen. Verwundert erlebten die Zuhörer, dass man Befehle erläutern könne. Vor allem aber entstand das erste Orchester. Davon erzählt sein Leiter Hans Schmidt-Isserstedt. Ich saß in einem Dorf in der Marsch und hörte Musik aus dem Sender Hamburg. Irgendwelche alten Bänder. Eines Tages erkannte ich eine Aufnahme wieder, die ich früher einmal selbst dirigiert hatte. Da wusste ich, es ist Zeit. Ich bekam den Auftrag, ein neues Orchester zusammenzustellen, doch in Hamburg waren kaum 40 meiner Musiker mehr. Es begann eine Rundreise durch Lager und Sperrgebiete. Meinen ersten Posaunisten fand ich braun gebrannt beim Holzfällen. Aber schließlich kriegte ich an die 100 zusammen. Am 3. Juli stieg unser erstes Konzert. War das schon ein öffentlich gespieltes Konzert? Oh nein, damit hapert es noch lange. Und wissen Sie warum? Wir hatten Kleidersorgen. Zwar das Publikum, das kam noch jahrelang notgedrungen im Räuberzivil ins Theater und in den Konzertsaal. Aber von den Künstlern verlangte es, dass die wenigstens ein helles Hemd anhätten. Na, wer besaß das schon? Bald wirkten erste berühmte Gäste mit. Unvergesslich ist uns der 13. August 1945. In einem Wohltätigkeitskonzert für die britische Truppe hatte der große amerikanische Geiger Yehudi Menuhin gespielt. Auf unsere Bitte war er sofort bereit, mit unserem Orchester für deutsche Hörer zu spielen. Täglich meldeten sich neue Mitarbeiter. Wer eingestellt wurde, bekam noch lange nur einen lockeren und sehr bescheidenen Vertrag. Und aus allen Studios konnte man hören, wie Sprecher und Ansager geprüft wurden. Hier ist Radio Hamburg, ein Sender der Militärregierung. Hier ist Radio Hamburg, ein Sender der Militärregierung. Hier ist Radio Hamburg. Ende September bekam das junge Kind dann einen eigenen Namen und seine eigene akustische Visitenkarte. Nicht mehr Land of Hope and Glory, sondern... Hier ist der Nordwestdeutsche Rundfunk, Sender Hamburg. Hier ist der Nordwestdeutsche Rundfunk, Sender Köln. Denn in der Dagobertstraße zu Köln wurde das zweite Sendehaus in Betrieb genommen. Am Roten Baum in Hamburg aber hatte sich jene Gruppe von 6 bis 10 Leuten zusammengefunden, die fortan das Programm entwarf und durchführte. Wir waren so etwas wie eine verschworene Schar. Günstige Umstände halfen dazu, dass unsere Arbeit, und das dürfen wir aus dem Abstand eines Jahrzehnts wohl ohne dumme Eitelkeit sagen, Erfolg hatte. Zunächst einmal, wir konnten ganz von vorn beginnen. Unbelastet von irgendeiner Tradition durften wir Experimente wagen. Wir waren Pioniere und wussten es kaum. Oder doch nur halb. Welche Ritte über den Bodensee wir riskierten, das haben wir erst Jahre später gemerkt, als sich dann Kräfte, Instanzen, Parteien mehr und mehr um den Rundfunk zu kümmern begannen und uns beibrachten, was für Fallstricke und Missverständnisse bei so einem Kommentar oder einer kritisch sondierenden Vortragsreihe sorgsam zu vermeiden sind. Wir alle waren mehr oder weniger zufällig zusammengekommen. Vom Funk verstanden wir gerade so wenig und so viel, dass wir keine Angst davor hatten. Vor allem, wir durften ohne Vorgesetzte jeder sein Bestes tun. Denn die britische Kontrolle, von Anfang an taktvoll und zurückhaltend, war bald kaum noch zu merken. Davon gleich noch ein paar Beispiele. Es gab auch lange Zeit keinen Intendanten, es wurde alles gemeinsam besprochen und beschlossen, jeder interessierte sich für alles und noch für lange hatten wir das eigentümlich beflügelnde Gefühl von Schiffbrüchigen, die davongekommen waren. Es gab kaum Intrigen unter uns. Jeder arbeitete bei höchst mangelhafter Ernährung bis zur Grenze seiner Kraft. Und die schlimmen Verhältnisse halfen manchmal sogar noch dabei. In jenem bösen Winter 46 auf 47, wo es kaum Strom und keine Kohle gab, da war es wenigstens im Funkhaus leidlich warm. Und so gingen wir oft tagelang nicht nach Haus. Der Arbeit bekam das nicht schlecht. Unsere Verwaltung spielte sich sehr einfach und ziemlich großzügig ab. Geleitet wurde sie von einem Manne, dessen Namen mich hier mit herzlicher Dankbarkeit nennen muss. Von Hans-Hugo Wirz, der heute längst wieder ein hanseatischer Kaufmann ist. Das Allerwichtigste aber war wohl, jeder stand für das, was er wollte und über den Sender sagte, mit seiner Person gerade. Es gab keine Anonymität. Wir vertraten unsere Meinung deutlich als unsere Meinung. Dabei war es Ehrensache, dass man Gegenmeinungen ausdrücklich herauszufordern hatte. Wie frei wir von Bevormundung sehr bald waren, das mögen Sie nun aus Beispielen hören. Es hat sich aus jenen Tagen glücklicherweise eine Bandaufnahme erhalten, ein Kommentar, gesprochen von demjenigen unter uns, der es zur Meisterschaft brachte, im ruhigen, abwägenden und zugleich mutigen Betrachten der Welt und Zeitläufte. Peter von Zahn begann Ende Juli 1945, und Sie wissen, seine Stimme ist, Gott sei Dank, bis heute nicht verstummt. Er packte so heiße Themen an, wie etwa den Umgang mit Siegern, oder wagte im ersten Nachkriegswinter konkrete Voraussagen auf 3, auf 5 Jahre hinaus, und ich muss gestehen, sie sind besser eingetroffen als etwa meine eigene unbekümmerte Utopie, jener Rückblick auf die Zukunft der Welt bis ins kommende Jahrtausend, was wäre wenn, den ich ein Jahr später wagte. Peter von Zahn sagte einmal unter dem Titel Gefahren der Zukunft Folgendes. Wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Wenn es nach diesem Sprichwort ginge, so müssten wir alle aus voller Kehle in kanadische Lieder ausbrechen. Betrachten wir das Brot auf unserem Tische ein wenig genauer. Ein gutes Drittel, so dürfen wir rechnen, stammt aus Kanada oder den Vereinigten Staaten. Unsere Ernährungsration genüge gerade, sagen einige Ärzte, für einen liegenden Menschen, um nicht von der Substanz zehren zu müssen. Auf unsere eigene Landwirtschaft angewiesen, wären wir vermutlich binnen kurzem zum Liedersingen zu schwach. Und dass wir noch einigermaßen bei Fleisch sind, liegt also am kanadischen Weizen. Und so wird es in den nächsten Jahren bleiben. Wer heute im öffentlichen Leben steht, hat das Sprichwort, das ich an den Anfang stellte, bestimmt mehr als einmal an den Kopf geworfen bekommen. Das soll mich nicht davon abhalten, festzustellen, ein gutes Drittel unserer Bevölkerung muss sterben, wenn uns die Siegermächte nicht ernähren. Bemerkenswert ist dabei Folgendes. Es wird von uns nicht verlangt, dass wir aus vollem Halse das Lied derer singen, deren Brotration wir mit verkleinern helfen. Wenn wir mit einem Brot unter dem Arm den Bäckerladen verlassen, so rufen wir nicht Heil Truman oder Hoch Attlee, sondern wir denken uns gar nichts dabei. Der Augenblick ist gekommen, da die Welt feststellt, was sie dieser Krieg gekostet hat. Es dämmert, dass es mit der Behaglichkeit des goldenen Zeitalters vor den Kriegen endgültig vorbei ist. Man wird sich klar darüber, dass man die Staatsaufsicht, die auf Schritt und Tritt das Leben des Einzelnen ärgert, dass man diese Staatsaufsicht, gegen deren vollendetes System man zu Felde gezogen war, nicht mehr los wird. Was liegt näher als die Schuld daran, den Deutschen in die Schuhe zu schieben? Ganz nüchtern betrachtet, 95% aller Menschen in Europa, Amerika und Asien sind fest davon überzeugt, dass die Deutschen an allem Übel schuld sind und dass man sie dafür saftig bestrafen muss. Mit dieser Einstellung müssen wir rechnen. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn die Abneigung gegen uns immer weiter ansteigt und für viele Jahre nicht abflauen wird. Da wir zugleich von dieser Welt ernährt werden, so wenig sie uns auch gewogen ist, können wir uns nicht mit Achselzucken über den Fall hinwegsetzen. Wir müssen uns auf ihn einstellen. Wir müssen die Dinge so nüchtern sehen, wie sie im kalten Morgenlicht einer in Trümmer gelegten Welt erscheinen. Wir dürfen uns nicht länger hin und her reißen lassen zwischen Selbstmitleid und wilden, beschwörenden Forderungen, zwischen dem inbrünstigen Absingen von Liedern derer, die uns nicht mögen, und dem maßlosen Schimpfen auf die, die zugleich unseren Kindern Brot geben. Im Spätsommer brachte eines Tages Kai Köster einen gewesenen Oberstabsarzt in voller Uniform, man denke mit Achselstücken. Captain Everett setzte sich vor Verblüffung, knurrte, was das nun wieder vorstellen solle. Liebenswürdig kam die Antwort. Das Äußerste an wirklichem Liberalismus, was wir Ihnen hierzulande bieten können. Und der Dr. Kurt Emmerich, alias Peter Bamm, Ihnen allen heute als Autor mancher Bestseller bekannt, wurde umgehend unserem Team einverleibt. Er übernahm die Leitung der Streiflichter des Tages. Das ist der Vorläufer des heutigen Echos. Diese aktuelle Sendung packte kleine und große Tagesfragen so keck und unbekümmert an, dass sie rasch zum Sprachrohr vieler Unzufriedener, zu einer Art öffentlicher Beschwerdestelle wurde. Wie frei wir da sogar politisch waren, dafür ein kleiner Beweis. Nach der Kapitulation Japans wurde im Senderaum der Anfang eines Kommentars schon verlesen als Peter von Zahn noch am Schluss schrieb. Und noch ein Exempel. Axel Eggebrecht fuhr von September bis November fast täglich nach Lüneburg, kam abends zurück und sprach über den Fortlauf jenes Prozesses, den man den leitenden SS-Männern und Frauen des Todeslagers Bergen-Belsen machte. Am Schlusstag berichtete er kurz über die 11 Todesurteile, um dann ausführlich und grundsätzlich gegen jede Todesstrafe überhaupt zu polemisieren. Und das an einem Sender der Militärregierung. Ja, damals kam es uns eben so vor, als ließe sich alles in der Welt so neu beginnen, wie wir selbst neu begonnen hatten. Deshalb setzten wir wohl besondere Hoffnung auf solche Sendungen, die unmittelbar eine Umwandlung, eine Erweckung der Zuhörer bezweckten. Wir bemühten uns redlich auf unsere eigene Weise um eine Re-Education, eine Umerziehung ohne erhobenen Zeigefinger. Etwa in solchen Sendereien wie »Sind wir auf dem rechten Wege« oder »An Kreuzwegen deutscher Geschichte« versuchten wir das. Wir präsentierten es ohne Pomp in einem zivilen Umgangston. Eine Standardsendung für lange Zeit waren die Gespräche am runden Tisch. Da haben wir unseren Hang zur Unparteilichkeit, glaube ich, eher übertrieben. Aber doch vor aller Ohren dem Begriff einer freien Meinung zu einem wirksamen Leben verholfen. Und als überall die Ausmerzung des Vergangenen, als jene mühselige und unwirksame Entnazifizierung begann, so schief wie das Wort, da führten wir aller Welt und nicht zuletzt unserer Besatzungsmacht vor, wie das ernstlich, glaubhaft, sinnvoll gemacht werden könnte. Etwa in einem Gespräch, das ich mit Matthias Wiemann Mitte Oktober 1945 vor dem Mikrofon führte. Hier einen Ausschnitt daraus. Ich will mal ganz offen sein, Wiemann. In den letzten Tagen bin ich recht oft gefragt worden, bald entrüstet, bald erstaunt, wieso wollt ihr ausgerechnet diesen Staatsschauspieler Wiemann jetzt vor euer Mikrofon stellen? Ja, aber Staatsschauspieler ist doch nicht nur ein Unwort, sondern ein völlig leerer, inhaltsloser Titel, der im Dritten Reich wahllos und massenweise verliehen worden ist. Sicher. Nur manchmal hatte er eben doch eine gewisse politische Bedeutung. Vielleicht gerade bei Ihnen? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich bin nie in der Partei gewesen. Ich bin jahrelang durch Goebbels verboten gewesen. Allmählich habe ich mich immer deutlicher und sichtbarer von allem ferngehalten, was offiziell gewünscht wurde. Ich habe mich geweigert, an befohlenen Treuekundgebungen teilzunehmen. Das alles weiß ich. Das weiß ich. Deshalb stehe ich hier neben Ihnen mit gutem Gewissen. Und dennoch, es geht da um etwas anderes. Warum denken so viele, dass Matthias Wiemann irgendwie dazugehört hat? Weil sie in Erscheinung und in Wirken einen Typus verkörpern, den das Reich der Finsternis seiner verführten Jugend geradezu als Muster hinstellen konnte. Den sogenannten heldischen, nordischen Menschen. Durch sie bekam ein nebelhaftes und ein verschwommenes Idealbild erst Gestalt und Farbe. Sehen Sie, das war der politische Wert des Staatsschauspielers Wiemann für Herrn Goebbels. Ja, Eggebrecht, wenn Sie so denken, dann könnte ja auch jeder Arzt, der Kranke geheilt hat, oder jeder Lokomotivführer, der dafür gesorgt hat, dass sein Zug pünktlich in Berlin angekommen ist, ein politischer Faktor sein. Na, ich glaube, beim Künstler liegt die Sache anders. Hand aufs Herz. Hofften Sie nicht selbst manchmal, es könnte Ihnen gelingen, durch Hingabe an Ihre künstlerische Arbeit etwas zu erreichen, etwas Bestimmtes, etwas für Sie Wesentliches, selbst inmitten des Nazi-Kunstbetriebs? Ja. Das habe ich getan. Ich leugne auch nicht, eine Reihe von Jahren hindurch, etwa vom Jahr 36 bis 38, habe ich bewusst versucht, positiv mitzuarbeiten. Ich möchte nur einmal wiederholen, als Künstler fühle ich mich und fühlte ich mich nie politisch berufen. Aber es hat mir widerstrebt, in der Verneinung zu verharren. Ich glaubte gerade dadurch, etwas retten zu können in der immer mehr zunehmenden Verrohung und Gleichschaltung der Seelen. Das meine ich. Genau das. Sehen Sie zum Beispiel Ihr Schatzkästlein, sonntagvormittags am Rundfunk. Ja, das sollte ein Trost, eine Aufrichtung sein. Ja, und was war's? Eine Irreführung. Die Menschen hörten, wie unser edelster geistiger Besitz pfleglich behandelt wurde und sauber. Durften sie sich da nicht zu leicht und zu bequem einer Illusion hingeben? Es ginge überhaupt alles noch ganz ordentlich und sauber zu. Wir lebten in einem anständigen Lande. Ja, Eckebrecht, Sie werfen mir jetzt vor, dass ich mitgearbeitet, dass ich etwas getan habe. Sie halten das, was ich künstlerisch getan habe, für die Irrwege eines gedankenlosen Träumers. Ist das nicht ein Widerspruch? War es nicht richtig und nötig, dass ich versucht habe, meinen Traum zu verwirklichen? Aber das ist es doch gerade. Das konnten Sie gar nicht. Wenn Sie es glaubten, dann träumten Sie eben selbst. Und es gibt Zeiten, in denen man nicht träumen darf. Sonst wird der Träumer von denen, die handeln, von den brutal Handelnden, einfach missbraucht. Ja, das habe ich auch gefühlt und erkannt. Ich glaube auch noch zur rechten Zeit. Von da an, es war die Zeit, als es immer sichtbarer zum Kriege drängte, habe ich mich, wie soll ich sagen, dem Irrtum entzogen. Und heute will ich es ganz offen aussprechen, dass ich diesem Irrtum überhaupt so lange gedient habe. Es ist mein Anteil an der allgemeinen Schuld. Aber diese Schuld darf kein leerer und abstrakter Begriff bleiben. Und ich glaube, jeder Einzelne muss anfangen, mit dieser Schuld fertig zu werden. In sich selber und in seinem Lebenskreis. Darin sind wir uns ganz einig. Mir scheint, Wiemann hat sich da nicht schlecht gehalten. Na, gewiss nicht. Und vor allem hatte er sich gestellt. Sein Fall war geklärt und von dem Tag an konnte er unbehindert bei uns mitarbeiten. Im Herbst 45, da hatten wir schon ein nahezu vollständiges Programm. Am 1. September wurde unser erstes Hörspiel gesendet. Zuckmeyers Hauptmann von Köpenick in der Regie Helmut Keutners mit Willi Mertens in der Titelrolle. Dann folgten etwa Wilders, Unsere kleine Stadt, Prozess Meridjugend, Der Biberpelz, Büchners Wojciech, der mit der Einführung des einstigen großen Rundfunkmannes Ernst Hart. Es folgte Die schöne Helena. Intimitäten. Und wie konnte es fehlen? Das weiße Rössel. Insgesamt bis Jahresende schon 15 Hörspiele. Und immer öfter kamen bekannte Künstler zu Gast. Und der Sender Hamburg begann, Entdeckungen zu machen. So verliebte sich das Publikum damals in einen kauzigen Plauderer namens Heinz Erhardt, den vorher nur ein paar Kabarettspezialisten gekannt hatten. Im folgenden Jahr aber, 1946, da bekam ich eines Tages ein paar Zeilen von einem mir unbekannten Wolfgang Borchert. Er sei krank, schrieb er. Ich fuhr zu ihm, besuchte ihn und fand einen schon vom Tode gezeichneten jungen Dichter, einen wahrhaftigen Dichter, wenn ich jemals im Leben einen gesehen habe. Man hatte ihn, den Dienstverweigerer, im Militärgefängnis fast zugrunde gehen lassen. Er schrieb hastig, hektisch, in Tagen, in Stunden, die zwischen schweren Anfällen blieben, kleine Geschichten, merkwürdig gut dialogisierte, scharfe, pointierte Sachen. Und ein anderer aus unserer Schar, Ernst Schnabel, kam dann öfter mit ihm zusammen und machte ihm Mut, ein Hörspiel zu schreiben. Es wurde am 13. Februar 1947 zum ersten Mal gesendet, oft wiederholt. Der Dichter arbeitete es noch zum Bühnenstück um. So wurde es dann am Tage nach seinem Tode, im November 47, uraufgeführt. Draußen vor der Tür. Noch heute lebendig, als echtestes Zeugnis der Jugend, die den Krieg überlebte und doch an ihm zugrunde ging. Ein anderes bedeutsames Zeugnis gab Ernst Schnabel selbst mit seiner Hörfolge Der 29. Januar, der aus 1000 Briefen entstandenen dichterischen Dokumentation jenes kältesten und finstersten Winters 1947. Doch damit haben wir schon weit hinausgegriffen über die Aufbauzeit des neuen deutschen Funks im Jahre Null. Blickt man heute zurück, so erscheint es besonders seltsam, wie lange die Zuhörer sich sträubten, an die Aufrichtigkeit und Unabhängigkeit des ersten deutschen Senders nach 45 zu glauben. Tja, obgleich wir doch, so scheint es mir jedenfalls heute, freier und unbeeinflusster, unkontrollierter sprechen konnten, als es heute noch möglich ist, hielt man alles für einen perfiden Trick und uns für bezahlte, gesinnungslose Kollaborateure. Peter von Zahn hat darüber einmal in seiner ruhig unumwundenen Art gesagt: Wenn man mich fragt, was ist Ihrer Meinung nach die hervorragendste Eigenschaft des Deutschen von 1945, dann antworte ich ohne Besinnen: das Misstrauen. tödliche Erfahrungen haben aus einem Volk, das für Jahre vertrauensvoll die Augen schloss, ein zweifelndes, immer Gefahr und Verfolgung witterndes Geschlecht gemacht. Durch unsere Arbeit wollen wir nun die Misstrauischen allmählich überzeugen, dass hier gerade unser deutscher Standpunkt laut und deutlich zu Wort kommt. Was für ein Standpunkt? Meiner, der meiner Nachbarn und Freunde? Vielleicht nicht immer. Wir wissen, dass wir manchen Anstoß erregen. Aber wir bemühen uns, immer bei der Wahrheit zu bleiben. Denn wir dienen hier, mag man uns auch Agenten in englischem Solde nennen, Ideen, die früher einmal in Deutschland eine feste Heimat hatten. Goethe hat sie uns genannt. Deutschtum ist Freiheit, ist Bildung, Allseitigkeit und Liebe. Dass sie es nicht wissen, ändert nichts dran. NDR 3, Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie Die Stunde Null im Rundfunk. Eine Sendung von Axel Eggebrecht aus dem Jahr 1956 über die Anfänge des Nordwestdeutschen Rundfunks nach 1945. Die Sprecher waren Inge Stolten, Hans Daniel, Rudolf Fenner und der Autor. Im nächsten Radiomuseum am 4. März liest der Hamburger Historiker Fritz Fischer aus seinem Buch Krieg der Illusionen, eine Aufnahme von 1968. Wir wiederholen sie aus Anlass des 85. Geburtstages von Fritz Fischer, der mit seinen Büchern zur Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs der historischen Debatte in Deutschland wichtige Impulse gegeben hat. Heute in 14 Tagen können Sie im Radiomuseum das vierte Kapitel aus Gregor von Rezzoris Idiotenführer durch die deutsche Gesellschaft hören. Redaktion der Reihe Hanjo Kesting.